Vier Schlüssel, um die Stimme Gottes zu erkennen und sie von meiner Einbildung zu unterscheiden. Hallo, mein Name ist David Thierry. Ich bin der Gründer der französischsprachigen École des Ministères Surnaturels, Schule für übernatürliche Dienste, die ausrüstet, inspiriert und die Kinder Gottes aktiviert, um die Kraft des Heiligen Geistes durch den Namen Jesu auszuüben. Ich ermutige Sie, meine Bücher herunterzuladen. Den Link für die kostenlosen Auszüge aus meinen Büchern finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Besonders möchte ich Sie ermutigen, das Buch Auf Gott hören herunterzuladen, das Ihnen erklärt, wie Sie Prophetie und das Wort der Erkenntnis ausüben, aber auch wie Sie die Kraft des Heiligen Geistes erkennen können, wenn Sie auf Gott hören, und wie Sie die Wahrheit durch die Kraft des Heiligen Geistes entdecken können, indem Sie Gott in Ihrem Inneren, in Ihrem Geist zuhören. Es ist kostenlos, laden Sie meine Bücher herunter. Es gibt eine Frage, die mir oft gestellt wird. Wie kann ich meine Fantasie von meinen Gedanken unterscheiden? Ich möchte Ihnen vier sehr einfache Schlüssel geben, um sie zu unterscheiden. Der erste ist, dass Sie, wenn Sie auf Gott hören wollen, sich zuerst einmal beruhigen müssen. Denn wenn Gott zu Ihnen spricht, spricht er zu Ihnen in Ihrem Geist, in Ihren Gedanken. Und seine Gedanken können ihren Gedanken ähneln. Deshalb müssen sie sich beruhigen und sich auf Jesus konzentrieren. Oft werde ich dann gefragt, aber wie soll ich mich auf Jesus konzentrieren? Sie müssen nicht auf eine Ikone oder ein bestimmtes Bild schauen, wenn der Heilige Geist in Ihnen wohnt. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann wohnt er bereits in Ihnen. Also konzentrieren Sie sich einfach auf seine Gegenwart. Konzentrieren Sie sich auf seine Liebe. Das bedeutet, sich auf Jesus zu konzentrieren. Sagen Sie, Herr, ich komme jetzt näher zu dir, und konzentrieren Sie sich auf Jesus. Die Idee ist, nicht daran zu denken, was Sie nachher essen werden, an Ihre Hausaufgaben, wann Sie in der Schule sind oder an Ihrer Arbeit oder an das, was Sie morgen tun werden. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Jesus. Drittens werden Sie spontane Gedanken oder Bilder empfangen, wenn Sie dem Herrn zuhören. Und viertens werden Sie einfach aufschreiben, was Sie empfangen, so dass Sie nach dem Aufschreiben analysieren und untersuchen können, ob das, was Sie empfangen haben, biblisch ist. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, den die Leute oft übersehen, und das wird zu einer Blockade. Denn wenn ich in dem Moment, in dem ich etwas empfange, gleichzeitig versuche zu analysieren, höre ich nicht mehr zu, sondern analysiere. Und weil ich zweifle, ob es von Gott kommt oder nicht, höre ich nicht mehr zu, was danach kommt. Es ist, als würde man jemand eine Frage stellen, die Person beginnt zu sprechen, und sobald sie drei Worte gesagt hat, beginnt man, seine Meinung über das Gesagte zu äußern, oder man beginnt zu reagieren, ohne dem Rest zuzuhören. Das macht ein Gespräch unmöglich. Deshalb ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie in einem Moment sind, in dem Sie Gott zuhören, etwas zum Schreiben mitnehmen. Und während Sie zuhören, aufschreiben, was Sie empfangen. Auf diese Weise können Sie später analysieren, was Sie empfangen haben. Sie bleiben offen, Sie bleiben beim Zuhören, beim aktiven Zuhören, und erst dann analysieren Sie. Sie können zurückkehren, um zu untersuchen oder zu behalten, was gut ist, und das beiseite zu legen, was nicht gut ist. Wie können wir nun zwischen meiner Fantasie und der Stimme Gottes unterscheiden? Erstens ist meine Einbildung oft das Ergebnis von Überlegungen oder dann das Ergebnis von Dingen, an denen ich gerade gedacht habe, oder das Ergebnis einer Assoziation oder einer Erinnerung. Sie denken zum Beispiel gerade an etwas, darüber hinaus denken Sie an etwas anderes, dann an etwas anderes und wieder an etwas anderes, und so haben Sie Gedanken, die in Ihrem Kopf sind. Das ist das Ergebnis einer Ideenverknüpfung. Vielleicht können Sie sich das so vorstellen. Sie sagen, ich möchte das, in einem neuen Haus sein, ich möchte an diesem oder jenem Ort Urlaub machen. Wie wird es sein, wenn ich an diesem oder jenem Ort bin oder wenn ich diesen oder jenen Beruf ausüben könnte, wenn ich diese oder jene Situation erleben könnte? Sie können sich Dinge vorstellen. Gottes Gedanken dagegen sind spontan. Oft sind Gottes Gedanken überraschend, erstaunlich, weil sie unsere eigenen Gedanken konfrontieren. Konfrontieren ist nicht etwas Negatives. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Gedanken hoch sind, höher als unsere Gedanken, weit über unsere Gedanken hinaus. Und manchmal, wenn der Herr zu uns spricht, kann man erstaunt sein. Man kann überrascht sein, zum Beispiel über die Tatsache, dass er uns ermutigt, über seine Gnade, seine Geduld, seine Sanftmut, seine Liebe, den Glauben, den Mut, den er uns vermittelt. Wenn man einen Gedanken an Gott hat, geschieht etwas Erstaunliches, denn man spürt, dass es von oben kommt, dass es wie von oben kommt. Er spricht in uns, aber die Ebene des Gedankens, den er uns mitteilt, ist höher. Es gibt eine Überlegenheit in Bezug auf die Qualität und in Bezug auf das, was er in uns bewirkt. Der zweite Schlüssel ist, dass der Unterschied zwischen unserer Vorstellungskraft und den Gedanken Gottes darin besteht, dass die Gedanken Gottes etwas in uns bewirken, was unsere Vorstellungskraft nicht bewirken kann. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sind allein. Sie sind traurig darüber, Sie fühlen sich zurückgewiesen. Sie fühlen sich verlassen, es geht ihnen schlecht, sie sind ganz allein. Und dann stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie Freunde hätten. Können Sie sich das vorstellen? Wenn der Herr zu Ihnen kommt und sagt, ich bin hier, ich bin bei dir, ich bin dein Freund, dann wird das etwas in Ihnen auslösen, das viel größer ist als alles, was Ihre Vorstellungskraft in Ihnen hervorrufen könnte. Warum ist das so? Weil Gottes Gedanken schöpferisch sind. Wenn Gott also zu ihnen sagt, ich liebe dich, dann teilt er gleichzeitig die Liebe mit. Es ist ein bisschen so, als müsste man die Vorstellungskraft und die Gedanken Gottes anhand eines Bildes vergleichen. Stellen Sie sich vor, jemand ruft Sie an und sagt, guten Appetit. Das, so werden wir sagen, wäre Ihre Vorstellungskraft. Einverstanden? Wenn es nun an der Tür klingelt und ein Pizzabote kommt, mit einer Karte, auf der guten Appetit steht, und einer heißen Pizza, Ihre Lieblingspizza, und Sie sind bereit, sie zu essen, dann wird das, was Sie essen, etwas bewirken. Das ist ein bisschen der Unterschied. Ihre Gedanken, Ihre Vorstellungskraft sind einfach nur Gedanken, während Gottes Gedanken etwas liefern, etwas mitteilen, und diese Sache, wenn Sie sie durch den Glauben empfangen, bewirkt etwas in Ihnen. Im Falle der Pizza werden Sie satt. Sie werden essen, sie werden genießen, sie werden eine gute Zeit haben. Aber wenn es um Liebe, Friede, Freude geht, wenn es um einen Ratschlag geht, wenn es um Weisheit geht, wenn es darum geht, sich keine Sorgen zu machen, wenn es um Hoffnung geht, um Mut, um Kühnheit, dann sind das Dinge, die Gottes Wort Ihnen mitteilen wird. Das ist es, worauf Sie achten können, dass das Wort Gottes in Bezug auf Ihre Vorstellungskraft etwas in Ihnen bewirkt. Ein dritter Punkt in Bezug auf den Unterschied zwischen Ihrer Einbildung und Gottes Gedanken ist, dass wir oft dazu neigen zu sagen, das ist meine Einbildung, wenn wir eine Vision haben. Das heißt, die Leute sagen, ich war im Gebet und hatte ein geistiges Bild, das man eine Vision nennen kann. Ich habe etwas in meinem Geist gesehen. Es kann flüchtig sein, es kann in Farbe sein, es kann in Schwarz-Weiß sein, es kann fixiert sein, es kann animiert sein. Es kann wie ein Film sein, es kann wie ein Film sein, in dem man eine Szene sieht, aber man ist außerhalb. Man hat ein Bild, das einen Gegenstand darstellen kann, es kann eine Szene darstellen, viele Dinge. Und manchmal sind die Visionen symbolisch. Und dann sagt man sich, aber das ist doch seltsam, ich verstehe nicht, warum ich das sehe. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich bitte den Herrn, mit mir zu sprechen, ich stelle ihm eine Frage, und da habe ich diese Vision gehabt. Das muss eine Einbildung sein, das ist komisch. Das ist eigentlich der Punkt, an dem der Glaube ins Spiel kommt. Wenn Sie beten, dass Gott zu Ihnen spricht und Sie etwas empfangen, wäre es ungläubig zu sagen, das muss eine Einbildung sein. Glaube bedeutet aber zu sagen, ich habe gebetet, dass Gott zu mir spricht. Ich weiß, dass er in mir wohnt. Ich habe etwas empfangen. Es ist möglich, dass es Gott ist. Das bedeutet nicht, dass es zu 100% Gott ist, aber es ist möglich, dass es Gott ist. Also der nächste Schritt, was man tun muss, wenn man eine Vision empfangen hat, ist zu sagen, okay, Herr. Man sagt dann, Herr, ich habe das gesehen, aber Herr, wenn es von dir kommt, was bedeutet das? Und wenn Sie dem Herrn die Frage stellen, aber Herr, was bedeutet dieses Bild? Warum habe ich das gesehen? Und sie eine Weile ruhig vor ihm stehen bleiben, zuhören, dann wird es die Erklärung auslösen. Es wird die Interpretation auslösen, denn es ist dann eine Geste des Glaubens. Es ist ein Akt des Glaubens zu sagen, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe, wage ich zu glauben, dass du zu mir sprichst. Was bedeutet das? Dann werden sie den Unterschied zwischen ihrer Vorstellung und den Gedanken Gottes wirklich verstehen. Nämlich, dass wenn die Interpretation, die Erklärung kommen wird, es die Interpretation ist, die etwas bewirkt. Oftmals machen die Menschen diese Verwechslung, weil man sich sagt, das Bild, das ich gesehen habe, hat Verwirrung gestiftet. Nicht in dem Sinn, dass ich völlig verwirrt bin, sondern in dem Sinn, dass es eine Frage, eine Überraschung und ein Erstaunen gibt. Ich verstehe es nicht. Wenn man die Frage stellt, was soll das bedeuten, dann akzeptiert man im Glauben, dass es von Gott kommen kann. Aber Herr, was bedeutet das? In dem Moment, in dem man die Deutung empfängt, bewirkt das etwas in einem. Oft, wenn ich Zeugnisse erhalte, sagen mir die Leute, ich habe dieses Bild gesehen, ich fand es seltsam, und dann, als der Herr mir erklärte, was es bedeutete, habe ich geweint. Ich war berührt. Es hat mich so gesegnet. Es hat mich überwältigt. Also, glauben Sie nicht, dass weil es komisch ist, es Ihre Einbildung ist, sondern gehen Sie zum nächsten Schritt über und sagen Sie dem Herrn, aber was bedeutet das? In Ordnung? Man sieht es überall in der Bibel, ob Zacharias, ob Daniel, ob Ezechiel, ob Jeremia, viele biblische Personen haben Dinge gesehen, ohne sie zu verstehen. Aber sie kamen näher, ähnlich wie Moses mit dem brennenden Dornbusch. Er sah einen Dornbusch, der nicht verbrannte. Er sagte nicht einfach, das ist komisch, ich gehe weiter. Nein, er kam näher und als er sich dem brennenden Dornbusch näherte, hörte er die Stimme Gottes, die zu ihm sagte, der Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Boden. Zieh deine Schuhe aus. Und Gott sprach zu ihm, ich rufe dich, um mein Volk zu befreien. Wenn Mose nicht näher gekommen wäre, hätte er die Stimme Gottes nicht gehört. Also gehen Sie das Risiko ein. In Anführungszeichen das Risiko, näher zu kommen. Gehen Sie das Risiko ein, sich auf das zu konzentrieren, was Sie gesehen haben, was Sie gehört haben. Gehen Sie das Risiko ein, darauf zu achten und es aufzuschreiben und sich zu sagen, aber Herr, wenn es von dir kommt, verstehe ich nicht, was es bedeutet. Was bedeutet es? Denn wenn es deine Einbildung ist, wird es keine Interpretation geben. Es wird keine Erklärung geben. Es gibt nichts, was dich dahinter berühren wird. Der letzte Schlüssel, den ich Ihnen geben möchte, ist die Dimension des Glaubens. Es wird ein Moment kommen, in dem Sie glauben müssen, dass Gott mit Ihnen sprechen will, dass er in Ihnen wohnt und dass er zu Ihnen spricht, wenn Sie ihn anrufen oder zu ihm beten. Denn Sie können alle Visionen der Welt haben, Sie können alle Worte haben, Sie können einen Engel sehen, der mit einem flammenden Schwert kommt, mit Flügeln, mit strahlendem Licht, mit Donner, die Erde bebt, die Wände wackeln, all das. Und Sie können einfach wieder sagen, das ist nur meine Einbildung. Irgendwann fragt man sich, was Sie brauchen, um zu glauben, was Gott noch zusätzlich tun muss, damit Sie sich schließlich zum Glauben entschließen. Manchmal sagt man sich, ja, wenn es intensiver werde, dann würde ich wirklich mehr glauben. Aber wir sehen in der Bibel viele Menschen, die außergewöhnliche Dinge gesehen haben und trotzdem nicht geglaubt haben. Das Volk Israel sah den rauchenden Berg, den Donner, die Blitze, die Trompeten. Sie hörten die Stimme Gottes, doch sie sagten, Mose, geh, wir wollen nicht auf Gott hören. Die Pharisäer, die den Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9 sahen, der von Jesus geheilt wurde, sagten, wir glauben nicht, dass du krank warst, wir glauben nicht, dass du von Geburt an blind warst. Sie ließen seine Eltern kommen. Seine Eltern sagten, ja, das ist unser Sohn. Ja, er ist von Geburt an blind. Ja, jetzt kann er sehen und Jesus hat ihn geheilt. Aber die Pharisäer wollten nicht glauben. An einem bestimmten Punkt muss man sich also entscheiden zu glauben. Das ist auch der Grund, warum sie, wenn sie lernen, die Stimme Gottes zu hören, in einem Lernprozess eintreten. Zu lernen, die Stimme Gottes zu erkennen, weil Gott eine Person ist, und ihn kennenzulernen, ist ein Lernprozess. Das Vertraute, der Glaube entwickelt sich, die Intimität entwickelt sich, und daher ist es bei diesem Lernprozess wichtig, dass Sie anfangen, ihm zuzuhören, ihm Fragen zu Dingen zu stellen, die keine Konsequenzen haben, wenn Sie sich irren. Das heißt, wenn Sie anfangen zu beten, wenn das Erste, was Sie Gott fragen, wenn Sie seine Stimme hören wollen, ist: Herr, soll ich ihn heiraten? Herr, soll ich dieses Haus kaufen? Herr, soll ich diese Arbeit annehmen? Herr, soll ich dieses Studium machen? Dann sind das Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben, wenn Sie sich irren. Wenn Sie hingegen sagen: Herr, was willst du mir über mein Herz sagen? Herr, was willst du mir über deine Liebe sagen? Herr, was willst du mir über diesen Vers sagen? Herr, was willst du mir über die Art und Weise sagen, wie du mich liebst? Herr, welchen Rat willst du mir in Bezug auf eine bestimmte Situation geben? Dann ist das Risiko geringer und daher sind sie innerlich ruhiger und werden durch den Glauben leichter in der Lage sein, zu empfangen und zu glauben, dass Gott zu ihnen spricht. Das sind die Schlüssel, die ich Ihnen heute mitteilen möchte. Es ist wirklich ein Lernprozess, zu lernen, die Stimme Gottes zu erkennen. Glauben Sie nicht der Lüge, dass es diejenigen gibt, die Sie haben und diejenigen, die Sie nicht haben. Glauben Sie nicht der Lüge, dass es die Elite gibt, dass es besondere Auserwählte gibt, besondere Menschen, für die es leicht ist und dass es für die anderen nicht möglich ist. Das ist ein Lernprozess. Und es ist ein Lernprozess für alle. Gott möchte mit Ihnen sprechen, er hat seinen Geist in Sie gelegt, damit er mit Ihnen kommunizieren kann. Also bete ich jetzt, dass Gott Ihre geistigen Augen und Ohren öffnet, damit Sie seine Stimme hören, damit Sie empfangen können, was er Ihnen durch Visionen, durch prophetische Träume mitteilt. Ich ermutige Sie, mein Buch Auf Gott hören herunterzuladen, das Ihnen wirklich viele praktische Dinge beibringen kann, aber auch die biblischen Grundlagen schenkt. Es gibt viele Erfahrungsberichte, die Ihnen helfen werden, zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Wir sehen uns bald wieder. Schauen Sie diesen YouTube-Kanal an. Dort finden Sie jede Menge Videos, kostenlose Lehren, die Ihnen zu allen Themen, die das Leben des Geistes betreffen, zur Verfügung stehen. Seien Sie gesegnet und bis bald.